Heidegger beschäftigt sich seit 1934-35 in seinen Vorlesungen vor allem mit Hölderlins Gedichten und Gedichtinterpretationen, und das ist sehr bedeutsam, denn zuvor hat er eben Sein und Zeit geschrieben, hat über Metaphysik in seinen Vorlesungen gesprochen, und jetzt plötzlich beschäftigt er sich also eben nach 33 auch mit Hölderlins Gedichten. Und die Frage ist nun, was bringt einen Philosophen dazu, sich eben mit Dichtung zu beschäftigen und vor allem mit Hölderlins Hymnen? Das ist auch sehr bedeutsam, und dazu müsste man einige Anmerkungen machen. Also erstens hat es zu tun mit Heideggers Kehre, mit der Abkehr vom sich selbst begründenden Subjekt hin zum Sein, das sich in der Dichtung ausspricht. Zum Zweiten hat es zu tun mit dem Heiligen, das in Hölderlins Dichtung ins Wort gefasst wird oder sich selbst in Hölderlins Dichtung sich selbst ausspricht. Und zum Dritten hat das zu tun eben mit der Kehre, dass es nicht mehr ums Dasein geht, nicht mehr um die existenziellen Strukturen des Daseins, sondern um das Sein selbst. Und um das zu demonstrieren, möchte ich erstmal ein Gedicht von Hölderlin vorlesen, um daran dann zu zeigen, worum es dann Heidegger eigentlich geht. Und ich möchte dazu Hölderlins erste Hymne vorlesen, die heißt Wie wenn am Feiertage und ist genau 1800 entstanden und ist auch unvollständig, und Heidegger hat diese Hymne immer wieder benutzt, um sein Seinsdenken zu demonstrieren. Ich lese das jetzt mal vor, es ist sehr lange, und ich hoffe, es wird schon aus dem Vorlesen deutlich, worum es geht. Also, wie wenn am Feiertage das Feld zu sehen ein Landmann geht des Morgens, wenn aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen, die ganze Zeit und fern noch tönet der Donner. In sein Gestade wieder tritt der Strom und frisch den der Boden grünt und von des Himmels erfreuendem Regen der Weinstock trauft und glänzend in stiller Sonne stehen die Bäume des Hains. So stehen unter günstiger Witterung sie, die kein Meister allein, die wunderbar allgegenwärtig erzieht in leichtem Umfangen, die mächtige, die göttlich schöne Natur. Drum, wenn zu schlafen sie scheint zu Zeiten des Jahres, am Himmel oder unter den Pflanzen oder den Völkern, so trauert der Dichter Angesicht auch, sie scheinen allein zu sein, doch ahnen sie immer, denn ahnend ruhet sie selber auch. Jetzt aber tagt's. Ich harrt und sah es kommen, und was ich sah, das Heilige sei mein Wort. Denn sie selbst, die älter denn die Zeiten und über die Götter des Abends und Orients ist, die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht. Und hoch vom Äther bis zum Abgrund nieder, nach festem Gesetz, wie einst aus heiligem Chaos gezeugt, füllt neu die Begeisterung sich, die Allerschaffene wieder. Und wie im Aug ein Feuer dem Manne glänzt, wenn hohes er entwarf, so ist von neuem an den Zeichen der Taten der Welt jetzt ein Feuer angezündet in Seelen der Dichter. Und was zuvor geschah, doch kaum gefühlt, ist offenbar jetzt. Und die uns lächelnd den Acker gebaut, in Knechtsgestalt, sie sind erkannt, die Alllebendigen, die Kräfte der Götter. Erfrägst du sie, im Liede wehet ihr Geist, wenn es der Sonne des Tages und warmer Erd entwächst, und Wettern, die in der Luft und anderen, die vorbereiteter in Tiefen der Zeit und deutungsvoller und vernehmlicher uns hinwandeln zwischen Himmel und Erd und unter den Völkern, des gemeinsamen Geistes Gedanken sind, still endend in der Seele des Dichters, das schnell betroffen sie, Unendlichen, bekannt seit langer Zeit von Erinnerung, erbebt und ihr von heiligem Strahl entzündet, die Frucht in Liebe geboren, der Götter- und Menschenwerk, der Gesang, damit er beiden Zeuge glückt, so viel wie Dichter sagen, dass sie sichtbar den Gott zu sehen begehret, sein Blitz auf Simeles Haupt und die göttlich betroffene gebar die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus. Und daher trinken himmlisches Feuer jetzt die Erdensöhne ohne Gefahr. Doch uns gebühret es, unter Gottes Gewittern, ihr Dichter, mit entblößtem Haupte zu stehen, des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigener Hand zu fassen und dem Volke ins Lied gehüllt die himmlischen Gaben zu reichen, denn sie, denn sind nur reines Herzens, wie Kinder wir, sind schuldlos unsere Hände, des Vaters Strahl, der reine, versenget es nicht, und tief erschütternd die Leiden des Stärkeren, mitleidend bleibt in den hoch herstürzenden Stürmen des Gottes, wenn er nahet, das Herz doch fest, doch wehe mir, wenn von wehe mir, und sag ich gleich, ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen, sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden, den falschen Priester ins Dunkel, dass ich das warnend Lied den Gelehrigen singe, dort. Ja, damit bricht das Gedicht ab, und in der Höllenphilologie ist ein langer Streit entbrannt, der immer noch anhält, ob das Gedicht so vollendet sei, oder wie es weitergehen kann und was eben diese Unvollendetheit, wenn es eine ist, zu bedeuten hat. Und das Charakteristische nun bei Heidegger ist, dass Heidegger sagt, das Gedicht sei vollendet. Und Heidegger macht den Schlusspunkt in der Zeile des Gottes Herz, wenn er nahet, das Herz doch fest. Und das Herz identifiziert er mit dem Heiligen. Und er sagt, dass Gedicht würde zum Heiligen zurückkehren und eben diese Rückkehr würde, das, würde ein Beleg für die Vollendetheit sein. Andere Interpreten insistieren darauf, dass gerade diese Schlusszeilen, die auch in der Höllenphilologie nachzuzeichnen sind, dass Höllen hier einen anderen Gedanken reinbringen will, dass eben diese Schlusszeilen einen anderen Akzent akzentuieren und dass diese Schlusszeilen zeigen, dass Hölderlin diese Hymne nicht vollenden konnte, weil, und das wird das große Thema sein, weil nämlich er noch nicht ganz auf der hymnischen Ebene war, weil er subjektive Momente reingebracht hat, die dem Hymnischen entgegenstehen. Das Hymnische ist eigentlich das Preisen, das Anrufen der Götter und das eigene, eben das des falschen Priesters, wo er sagt, doch wehe mir, wenn, das eigene Leiden, das steht diesem Hymnischen entgegen. Wesentlich kommt es aber Heidegger darauf an, zu sagen, dass hier in dieser Hymne, wie wenn am Feiertage, dass es hier um das Heilige geht. Und er sagt auch, das Zentrum des Gedichts seien die beiden Verse, jetzt aber tagt's, und ich hart und sah es kommen, und was ich sah, das Heilige sei mein Wort. Und es kommt nun darauf an, wie das zu verstehen ist, was ich sah, das Heilige sei mein Wort. Ist es das Wort, ist das Wort das Heilige selbst oder ist das Heilige, wie es später dann heißt, ins Wort gehüllt? denn das sind zwei sehr verschiedene Dinge, ob das Wort selbst das Heilige ist oder eben, ob das Heilige in der Verhüllung des Wortes auftritt. Und diese zweite Interpretation, die ist im Gedicht selbst angelegt, in dem Vers: des Vaters Strahl ihn selbst mit eigener Hand zu fassen und dem Volk ins Lied gehüllt die himmlischen Gaben zu erreichen. Der Dichter fasst des Vaters Strahl und hüllt ihn ins Wort. Also hier haben wir bereits eine konstitutive Divergenz im Gedicht selbst, die Heiliger im Grunde genommen ausschaltet und eigentlich sagt, Dichtung sei Offenbarung des Heiligen und es sei keine Vermittlung, sondern das Heilige sei das Vermittelnde selbst. Und das möchte ich später nochmals zurückkommen. Noch eine zweite Anmerkung: Es geht natürlich hier in dem Gedicht wesentlich um die Beschreibung des Dichters. Der Dichter wird in der ersten Strophe wird eine Naturschilderung gegeben und dann setzt die zweite Strophe ein mit einem Vergleich. So stehen sie unter günstiger Witterung, wie eben in der ersten Strophe der Weinstock und der Strom und der Landmann. Der Dichter wird praktisch mit dem Landmann und mit den Gewächsen in der Natur verglichen. Und Heidegger hat dies benutzt und sieht vor allem Hölderlin, oder ich würde sagen, zieht Sentenzen aus den Gedichten heraus und fügt die so seiner Deutung ein, beziehungsweise nimmt diese Sentenzen zum Anlass, um aus ihnen so seine Deutung Hölderlins zusammenzubauen. Und eine dieser Sentenzen ist hier in dem Gedicht enthalten, wo es heißt: das Heilige sei mein Wort. Und es gibt noch andere Sentenzen, zum Beispiel aus der Hymne Andenken. Dort heißt es: was bleibet aber, stiften die Dichter. Und in einem späteren Gedicht in der Elegie Brot und Wein heißt es: wozu Dichter in dürftiger Zeit? Und bezeichnenderweise hat sich Heidegger auch, oder hat Karl Löwit Heidegger auch interpretiert als eben einen Philosophen in dürftiger Zeit. Und die dürftige Zeit ist eben die Zeit der Götternacht, beziehungsweise die Zeit, die zwischen dem Verschwinden der Götter und ihrer baldigen Ankunft ist. Und Hölderlin nennt diese Zeit auch die heilige Nacht. Ja, für das Verständnis von Hölderlin ist sehr wichtig zu wissen, dass Hölderlin ganz früh erste Hymnen geschrieben hat, dass er dann einen Roman geschrieben hat, Hyperion oder der Eremit in Griechenland, wo er begeistert vom griechischen Freiheitskampf vor 1800, 1700, 1790 einen Briefroman verfasst hat. Und später hat er dann ein Drama geschrieben, das heißt Empedokles, und danach nehmen seine Gedichte einen Verlauf, der sehr bezeichnend ist und der eben in den späten Hymnen endet. Dazwischen liegen eben dann erstmal Elegien wie Brot und Wein und dann kommen Oden, die er dann mehrfach umgearbeitet hat, und eben dann die späten Hymnen, die keinem rhythmischen Gesetz mehr gehorchen, keinen klaren Versaufbau mehr haben und keine ganz eindeutige Struktur mehr besitzen. Und man bezeichnet diese Hymnen auch mit dem Begriff der freien Rhythmen. Und es ging Hölderlin immer mehr um die eigene Definition des Dichters oder um die eigene Definition des dichterischen Standortes. Und bezeichnend dafür ist auch ein Gedicht, das heißt der Archipelagus. Und dort heißt es: Aber weh, es wandelt in Nacht, es wohnt wie im Orkus, ohne Göttliches unser Geschlecht. Ans eigene Treiben sind sie geschmiedet allein, und sich in den tosenden Werkstatt höret jeglicher nur und viel arbeiten die Wilden mit gewaltigem Arm. Ratlos, doch immer und immer unfruchtbar wie die Furien bleibt die Mühe der Armen. Und dann heißt es weiter unten: Denn voll göttlichen Sinns ist alles Leben geworden, und vollendend wie sonst erscheinst du wieder den Kindern, überall o Natur. Und hier sind schon zwei Dinge benannt. Also einmal geht es bei Hölderlin eminent um Eschatologie. Einerseits eben um die Verworfenheit, um die Götterlosigkeit der Zeit, andererseits um die Erwartung, beziehungsweise wieder um die dichterische Hereinholung der Götter. Und was hier erwartet wird oder doch voll von göttlichen Sinns ist all unser Leben geworden, eben durch die Natur. Die Natur ist bei Hölderlin, die steht praktisch über allem, über den Göttern noch. Die Natur umfängt alles, ist eigentlich dann das Heilige, was eigentlich dann durch die Götter vermittelt wird. Und also das sind die beiden Pole eben, dann einerseits Götternacht, andererseits das Kommen des Heiligen. Und Hölderlin ist eigentlich extrem eschatologisch gestimmt. Und diese Stimmung, die definiert auch sein dichterisches Dasein. Und diese Eigendefinition des eigenen dichterischen Standorts, die wird immer wichtiger bei ihm. Und eine Ode heißt auch entsprechend Dichterberuf. Und dort heißt es auch: Zu lange ist alles Göttliche dienstbar schon und alle Himmelskräfte verscherzt, verbraucht. Die Gütigen zur Lust danklos, ein schlaues Geschlecht, und zu kennen wähnt es, wenn ihnen der Erhabene den Acker baut. Und weiter unten: Der Vater aber decket mit heiliger Nacht, damit wir bleiben mögen die Augen zu. Also hier ist mit dem Wir das Wir der Dichter gemeint. In der Ode Blödigkeit heißt es dann auch vom Dichter: Denn seit himmlischen gleich Menschen ein einsam Wild, und die himmlischen selbst führet der Einkehr zu, der Gesang der Fürsten Chor nach Arten, so waren auch wir die Zungen des Volkes gerne bei Lebenden, wo sich vieles gesellt, freudig und jedem gleich, jedem offen, so ist auch unser Vater des Himmels Gott, der den denkenden Tag Armen und Reichen gönnt, der zur Wende der Zeit uns die Entschlafenen aufgerichtet am goldenen Gängelband wie Kinder hält. Hier geht es auch eben in Blödigkeit. Blödigkeit ist ein Ausdruck eben für das Verzagen des Dichters, für die Mutlosigkeit. Hier soll dem Dichter Mut zugesprochen werden, und hier wird der Dichter verglichen: Denn seit himmlischen gleich Menschen führt der Gesang eben, der Gesang der Dichter führt die Einkehr der himmlischen, und die Dichter sind die Zungen des Volkes. Hier wird der Dichter der Vermittler zwischen dem Menschen und den Göttern, und hier geschieht diese Vermittlung zur Wende der Zeit, eben zu diesem eschatologischen Augenblick, in dem die Götter kommen, und der Dichter ist hier eigentlich der Vermittler Götter. Und das Vermittelnde ist der Gesang, ist das Gedicht eigentlich. Im Gedicht vermittelt sich Göttliches dem Menschen. Und Blödigkeit spricht eben auch von einer neuen Ordnung. Geht auf Waren dein Fuß nicht wie auf Teppichen. Und dieses Teppiche bezeichnet schon eine neue Ordnungsstruktur eben, eine neue Vermittlung von Menschen und Göttern. Die Dichter sind eigentlich geschickt, gut auch sind und geschickt einem zu etwas, wie heißt es dann in der letzten Strophe. Sie sind geschickt, aber sie haben auch Eigenes. Wenn wir kommen mit Kunst und von den himmlischen einen bringen, doch selber bringen schickliche Hände wir. Hier wird das doppelte Moment eigentlich, das Geschickte, die Schickung vom Heiligen her und dann die schicklichen Hände, die Eigentätigkeit des Dichters miteinander vermittelt. Während später bei Heidegger eben wird nur noch die Schickung herausgearbeitet. Nicht mehr die eigenen Hände werden hier betont, nicht mehr das eigene Werk, nicht mehr der Gesang, nicht mehr das Vermittelnde, sondern nur noch das Geschick oder die Schickung, wie es Heidegger auch nennt, ist für ihn von Bedeutung. Zur Dichtung von der Philosophie ausgehend hat zu tun natürlich mit den Grundstrukturen seines Werkes, vor allem von seinen Zeit. In seinen Zeit versucht Heidegger die Ganzheit des Daseins zu ergründen und zu bestimmen und eine Daseinsanalytik zu betreiben. Und in seinem Habilitationsvortrag Was ist Metaphysik? Geht es dann um den Begriff des Nichts. Und von Sein und Zeit so bis in Was ist Metaphysik geht es vor allem darum, um Daseinsanalytik. Und diese Daseinsanalytik bringt aber nur das Dasein als ohnmächtig zur Erscheinung. Das Dasein kann sich im Prinzip nicht begründen. Und in dieser Ohnmächtigkeit wird es vor das Nichts gebracht. Und dieser Schritt eben vom Dasein zum Nichts folgt ein zweiter Schritt von diesem Nichts zum Sein. Und dieser zweite Schritt vom Nichts zum Sein, der wird dann in den Vorlesungen über Hölderlin vollzogen. Und dieser zweite Schritt charakterisiert sich eben als Austritt aus dieser Ohnmacht, in der versuchten Selbstbegründung zum sich getragen finden und zum getragen sein vom Sein selbst. Es geht nicht mehr um das Dasein, sondern es geht in diesem zweiten Schritt um das Sein. Und dafür wird nun Hölderlins Dichtung herangezogen, weil in ihm und in ihr Heidegger charakteristischerweise eben so die Stimme des Daseins erkennt. Und er sagt dann auch bezeichnenderweise, Dichtung ist worthafte Stiftung des Seins. Und Dichtung ist Stiftung durch das Wort. Und das Sein eröffnet sich in der Dichtung, kommt in der Dichtung zu seiner Offenheit. Und das Dasein des Menschen wird in der Dichtung wie er sagt, in einen festen Bezug gebracht und auf einen Grund gestellt. Diese Begründung, die in Sein und Zeit die Daseinsanalytik noch bringen wollte, wird dann der Dichtung übertragen. In Hölderlin spricht sich selbst das aus, was Sein und Zeit eigentlich nicht leisten konnte. Und wichtig wird dabei nun die Sprache selbst. Und Heidegger meint dazu in einer Vorlesung von 34-35, Kraft der Sprache ist der Mensch der Zeuge des Seins. Er steht für dieses ein, hält in Stand und fällt ihm anheim. Wo keine Sprache, wie bei Tieren und Pflanzen, da ist trotz allem Leben keine Offenbarkeit des Seins und daher auch kein Nichtsein und keine Lehre des Nichts. Die Sprache wird für Heidegger deshalb in der Dichtung wesenhaft und alle andere Sprache, die Sprache der Wissenschaft, ist ein Verfallsprodukt. Denn die dichterische Sprache ist für ihn wirklich echte, wesenhafte Sprache, während der alltägliche Wortgebrauch und die begriffliche Sprache und wissenschaftliche Besinnung für Heidegger im Grunde genommen eine werkzeugliche Auffassung der Sprache ist, wo Sprache nur eben Mitteilung ist oder eben nur einen instrumentellen Charakter hat, während dichterische Sprache eben Wesenssprache ist. Also in der Dichtung soll sich eben das Innerste ausdrücken oder es soll sich eben wie bei Hölderlin das Heilige selbst ausdrücken. Und er nennt auch eben diese Sprache den Urbereich des Seins. Und über diese Sprache, über diese sprachliche Vermittlung begreift er nun Hölderlin. Und weil Dichtung wesenhaft Stiftung für Heidegger ist, ist das Gnom dichterisch wohnet der Mensch von Hölderlin für Heidegger eben, bedeutet dies, dass dichterisch wohnen heißt, in der Gegenwart der Götter stehen und betroffen werden von der Wesensnähe der Dinge. Also, und dichterisches Dasein heißt im Grunde begründetes und gestiftetes Dasein. Und aus dieser Ohnmacht der Selbstbegründung wird ein sich stellen in die Übermacht des Seins. Und das ist die charakteristische Wendung bei Heidegger, dass Heidegger aus dieser Ohnmacht der Selbstbegründung und der Selbstbehauptung auch noch, was in Sein und Zeit drinsteckt, eben die Kehre macht zu einer sich passiven Stellen in die Übermacht des Seins. Und die Übermacht des Seins wird im dichterischen Wort ausgedrückt. Und Heidegger betreibt nun eine Etymologie des Worts Dichten und sagt, dass Dichten heißt zeigen, etwas sichtbar, etwas offenbar machen. Und offenbar gemacht werden soll nämlich das Sein selbst. Und in diesem Sein, in diesem Dichten, ereignet sich nun die Wahrheit des Daseins. Es gibt ja eben diese neue Mitte des Daseins, dass das Dasein eben nicht aus sich selbst begründen kann, sondern eben in der dichterischen Stiftung. Und Heidegger sagt auch von sich selber, dass er nicht mehr Philosoph ist, sondern eigentlich Denker. Und dass eben das Denken und Dichten für ihn dasselbe ist. Und er sagt es so etwa, der Denker denkt und der Dichter stiftet. Und der Denker denkt das Heilige und der Dichter stiftet das Heilige. Und Denken und Stiften sind für ihn wesensmäßig auf der gleichen Stufe. Das Denken ist nämlich für ihn etwas, was entgegen der Wissenschaft steht, entgegen der Begriffssprache. Denn das Denken ist ein Nachdenken und Sagen des Heiligen, während die begriffliche Sprache eben wesensmäßig ganz unterschieden ist von diesem Sagen, weil niemals der Begriff auf die Ebene des Heiligen gelangen kann. Das Gedicht begreift Heidegger als ein Sprachgefüge und mit diesem Wort Gefüge spielt er nun und sagt, dass im Gedicht die Fuge des Seins anwesend ist und das Sein eben in der Fuge das Dasein fundiert und das Dasein gefügt wird eben als Grundlage, dass die Fuge die Grundlage des Daseins ist und dass in der Fuge das Dasein neu geordnet wird. Und das Sprachgefüge, darin steckt ja auch eine Ordnungsvorstellung. Und diese Ordnungsvorstellung überträgt Heidegger mit seiner Sprachspielerei Fuge und Fügung eben auf das Gedicht selber und auf die ordnungsstiftende Funktion eben dieses Gedichts als Fügung des Daseins. Und neben Fügung verwendet Heidegger eben noch das Geschick und das Schickliche, dass auch diese Fügung und dieses Stiften eben das Geschick sei, das eben ja als die Winke der Götter auch aufgefasst werden kann und dass mit diesen Winken dem Dasein eine Orientierung gegeben wird. Und Heideggers Sprachauffassung rückt ihn natürlich fern von aller normalen philologischen und wissenschaftlichen Interpretation von Hölderlin, sondern er stellt sich damit praktisch so in die Nähe eines Seinsgeschehens und entrückt sich damit auch der Geschichte und dem alltäglichen Geschehen und will damit praktisch so, wie er es auch nennt, eine Entgegnung von Menschen und Göttern betreiben, also wiederum eine Rückkehr der Götter betreiben in einer götterlosen Welt. Und insofern muss man Heideggers Hölderlin-Interpretation auch eben so ansehen, dass dort ein eminent eschatologischer Impuls vorherrscht, der praktisch dieser gesamten Geschichte ein Ende bereiten will und dass Heideggers denkerische Bemühung eben dem entspricht, also was Hölderlin auch betrieben hat. Also der Impuls, der bei Hölderlin drin steckt, der wird dann bei Heidegger ganz groß herausgearbeitet und als alleiniger hingestellt, während man bei Hölderlin doch sagen muss, es gibt mehrere Elemente, die im Widerstreit miteinander liegen. Heidegger in seinen Hölderlin-Vorlesungen, vor allem in den Jahren 1934, 35, 36 und 37, ausgearbeitet hat, hat natürlich nicht nur seinen Grund in Heideggers philosophischer Richtung, in seiner Kehre von Sein und Zeit, dann weg von der Metaphysik hin zum Sein, sondern hat auch eminent politische Bedeutung, vor allem auch seitdem er Rektor geworden ist und dann wieder zurücktreten musste. Und also die Grundintention, also warum er Rektor geworden ist, sein Hang zum Nationalsozialismus oder zu einem neuen deutschen Dasein, das kommt auch in seinen Vorlesungen ganz deutlich heraus. Nur, man darf nicht vergessen, dass Heidegger niemals aktuell politisch wirken wollte, sondern er wollte in den Vorlesungen mit beitragen zur Begründung einer neuen Ordnung, die dann für ihn im Nationalsozialismus nicht richtig umgesetzt worden ist, aber im Grunde genommen gehörte er derselben Richtung an. Und es ist bezeichnend, wenn er dann in der Vorlesung zu Hölderlins Hymnen eben diese Stiftung des neuen Seins vergleicht mit der Begründung des griechischen Daseins in der Antigone von Sophokles oder in Homers Dichtung, und denn in denen sieht er auch eine Stiftung am Werk, nämlich die Stiftung des griechischen Daseins, in dem dem griechischen Dasein eine neue Mitte und ein neuer Grund gegeben wird und so zur Verwurzelung und Rettung beigetragen hat. Und so will er eben, wie in der griechischen Tragödie und bei Homer in der Odyssee, eben dem deutschen Dasein eine neue Mitte geben. Und dazu hat er sich Hölderlins Gedichte ausersehen. Und Heilige benennt den Umstand ganz genau, worauf es ankommt, nämlich auf die geschichtliche Wahrheit unseres Volkes. Darum schreibt er wörtlich, welchen Stand es sich erobert in der großen Bedrängnis unseres Daseins, dass es noch einmal mit den Göttern wagen soll, um so eine geschichtliche Welt zu schaffen. Und diese geschichtliche Welt natürlich ist die übergeschichtliche Welt, ist das Ende der eigentlichen Geschichte, ist die Errettung. Und Heideggers Vorlesungen sind natürlich dazu ausersehen, eben einen philosophisch oder einen, besser gesagt, einen denkerischen Beitrag zu leisten, dem deutschen Dasein eine neue Mitte zu geben und neue Berechtigung, neuen Anschluss an die Götter, also die Einkehr der Götter vermittelt über das denkerische Sagen. Und Heidegger sagt auch, also der Dichter Hölderlin ist der Stifter des deutschen Daseins. Und hier wird es erst recht deutlich, worum es ihm eigentlich geht. Es geht ihm nicht um nur eine irgendwie geartete Stiftung des Heiligen, wie es vielleicht in einer Kirche geschieht oder in der Kirche vermittelt wird, sondern es geht um die Stiftung des deutschen Daseins. Und dieses deutsche Dasein, das soll sich dann eben diesen Platz erobern in dem bevorstehenden Kampf. Das schreibt er wohlgemerkt 1935. Und Heidegger sagt auch, es geht um den Wiederanschluss an Griechenland, um eine griechisch-germanische Sendung, also um einen Auftrag, der von den Griechen über Germanien transportiert wird. Die Germanen in der Stunde 35, wo eben schon also dieser Kampf bevorstand, soll wieder an Griechenland anschließen, wiederum kulturbildend werden und wiederum eine Mitte bilden und praktisch wieder sowas wie eine Ganzheit des Daseins entwerfen, die ja in Griechenland so im Mythos bestanden hat. Und insofern ist natürlich Heideggers Philosophie eminent mythisch im Grunde genommen in seinen Vorlesungen. Und er wollte nichts anderes als eben der Politik diese neue Mitte geben. Deutschen Sendung, aber man darf das nicht so verstehen, dass Heidegger einfach kurzschlüssig den Anschluss bei Griechenland sucht und sagt, wir sollen das fortsetzen, was in Griechenland schon angefangen hat, sondern also es ist schon ein bisschen komplizierter, auch eben über die Vermittlung von über Hölderlin. Und es ist nun die Frage, also erstmal Hölderlins Verhältnis zur Antike und dann zweitens Heideggers Verhältnis zur Antike, das ja bei ihm später ausgebaut worden ist. Und zum ersten Punkt, Hölderlins Verhältnis zur Antike, dabei ist zu sagen, dass gerade Hölderlin, also hier, dass man hier sehr genau beachten muss, was er sagt. Und in seinen späteren Übersetzungen von Gedichten und Hymnen Pindars, also entwickelt Hölderlin eine eigene Dichtungstheorie, die von zwei Polen ausgeht, vom Pathos und von Nüchternheit. Und er sagt, dass auch die antike Kunst eben aus diesen zwei Polen, dass der Kunsttrieb aus diesen zwei Polen besteht. Einerseits Pathos, also das Erhabene, andererseits Nüchternheit, eben diese Darstellungsgabe. Und dass die griechische Kunst eben sich auch durch diese zwei Pole erklären lässt. Und Heidegger macht nun daraus, aus diesem Pathos und Nüchternheit, die Hölderlin auch als das eigene und Fremde bezeichnet, eben in einer krassen Missinterpretation sagt er, dass das Heilige der Germanen, dass das eigene das Heilige sei der Germanen und lässt eben alle diese ganze ästhetische Komponente von Hölderlins Bemühen, den Kunsttrieb zu bestimmen, eben von Pathos und Nüchternheit, eben ganz beiseite und sagt einfach, das eigene sei das Heilige. Und Hölderlins Interpretation bezieht sich natürlich auch auf seine Übersetzungen von Sophokles, von Antigone und von Ödipus. Und er sagt darin in diesen Anmerkungen zu den Übersetzungen, dass er versucht, die Griechen ein bisschen zu korrigieren, dass einerseits ihr eigenes, das unterbewertet worden ist, mehr herausgestellt wird durch seine Übersetzung. Und diese Dualität des Kunsttriebs, die er bei seinen Übersetzungen gefunden hat, wird dann auch für ihn entscheidend, also für seine späteren Hymnen und für seine eigene Kunsttheorie. Und Heidegger bemüht sich aber gar nicht, diese Kunsttheorie weiter zu verfolgen, sondern sagt einfach nur, das Heilige, also die Griechen hatten etwas Eigenes und wir haben etwas Eigenes, aber unser Eigenes sei das Heilige und darauf sei zurückzugehen. Und er verflacht hier einerseits Hölderlin bzw. missachtet dann seine ganze ästhetische Theorie und kommt eben da zu so einer, ja, ich würde sagen, nur von seiner Philosophie her bestimmten Deutung Hölderlins, und also die man wenigstens also philologisch korrigieren müsste, um nicht zu sagen, also umschreiben oder bzw. von der Ästhetik her in Frage stellen. Gehen jetzt wieder zurück zu Hölderlin und nehmen jetzt Hölderlins Hymne Andenken, die Heidegger auch interpretiert hat. Ich möchte sie einmal vortragen. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden, mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort wo am scharfen Ufer hingehet der Steg in den Strom, tief fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmenwald über die Mühl. Im Hofe aber wächst ein Feigenbaum. Am Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidenen Boden. Zur Märzenzeit, wenngleich es Tag und Nacht und über langsamen Stegen von goldenen Träumen schwer einwiegende Lüfte ziehen. Es reiche aber des dunklen Lichtes voll mir einer den duftenden Becher, damit ich ruhen möge, denn süß wäre unter Schatten der Schlummer nicht ist es gut, seelenlos von sterblichen Gedanken zu sein. Doch gut ist ein Gespräch und zu sagen, des Herzens Meinung zu hören viel von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Wo aber sind die Freunde, Bellarmin? Mit den Gefährten mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnt nämlich der Reichtum im Meere. Sie, wie Maler bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht und zu wohnen einsam jahrelang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen, die Feiertage der Stadt und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der luftigen Spitz, an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgehet der Strom, es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See und die Lieb auch heftet fleißig die Augen, was bleibet aber, stiften die Dichter. Soweit das Gedicht. Heideggers Interpretation nun spannt dieses Gedicht ein in sein Schema eben der Dualität von Griechenland und Germanien oder der griechisch-germanischen Sendung und der Stiftung des Heiligen, sodass eigentlich Hölderlins Evokation der Bordeleser Landschaft völlig untergeht und er interpretiert demnach auch schon die Eingangsstrophen, der Nordost wehet, der Liebste unter den Münden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheiße den Schiffern, etwa folgendermaßen, dass indem er sagt, die Vorliebe des Dichters für den Nordost will nur dies, dass dem Dichter die Zugehörigkeit ins Wesenhafte hier in den Dichterberuf bleibt. Der Nordost wehet und wendet und trägt den Dichter in die Wesensrichtung dessen, was er erfüllen muss. Also Heidegger nimmt eigentlich das Gedicht nicht von seiner Bildlichkeit her wahr, sondern sieht immer nur das dichterische Stiftung, die Wesensrichtung und eben diese Linie zwischen Griechenland und Germanien. Und entsprechend heißt es dann auch noch in der ersten Strophe, dort wo am scharfen Ufer, und Heidegger interpretiert dieses Ufer eben als den Übergang zwischen Griechenland und Germanien, eben als die beiden Seiten, zwischen denen die Dordogne hindurchfließt. Und er bezieht das ganze Gedicht auf diesen Hintergrund, während aber man doch für Hölderlin sagen muss, also dass Hölderlin hier erstmal eine Landschaft evoziert. Man muss das Gedicht nehmen, wie es dasteht, nicht wie Heidegger schon, also mit einem sehr hohen philosophischen Anspruch und alles unter sich lassen. Und auch spricht er von in der zweiten Strophe von den Feiertagen. Die werden dann einfach zu Festen umgemünzt und sagt, dass die Feste, die griechischen Feste sind, in denen die Einkehr der Götter stattfindet. Also Heideggers Interpretation ist im Grunde eine forcierte Interpretation. Demgegenüber müsste man anmerken, dass Hölderlin das Gedicht Andenken geschrieben hat, auch weil er eben eine Hauslehrerstelle in Bordeaux hatte, und demgegenüber könnte man auch einwenden, dass der Nordost, der in der ersten Zeile angesprochen wird, einfach der Wind ist aus der Heimat, aus Deutschland. Der Nordost wehet, sagt er, der Liebste unter den Winden mir, eben weil er Kunde von der Heimat bringt und nicht eben, wie Heidegger schon sagt, ihn anschließt an das Wesen, möglicherweise an das deutsche eigene. Und das ist also im Grunde genommen eine heideggersche Projektion. Entsprechend ist natürlich auch Heideggers Interpretation der Feiertage als griechische Feste eine wirklich forcierte Interpretation, mit der man eigentlich vorsichtig sein müsste, denn hier geht es nur um die Feiertage eigentlich in Bordeaux. Also man muss immer genau sehen, was Hölderlin schreibt. Es sind die Feiertage in Bordeaux, wo die Tage des Dunkels lichtvoll sind und wo es Wein gibt und wo die Straßen voll sind und wo es gut ist, ein Gespräch zu führen und so weiter. Und Heidegger klammert aber all dies aus und sagt, dass diese Feiertage eigentlich das Fest ist, und dieses Fest soll für ihn gekennzeichnet sein durch ein Ereignis, nämlich durch das Entgegenkommen der Götter und der Menschen. Und für ihn ist eigentlich dann Andenken ein Gedicht, in dem das Heilige geschieht. Und insofern interpretiert er das ganze Gedicht eben vom Schlussvers, was bleibet, armer stiftende Dichter, und überträgt das, indem er die ganze Bildlichkeit des Gedichtes missachtet, auf das ganze Gedicht. Demgegenüber muss aber festgehalten werden, dass eigentlich Andenken, wie der Titel auch richtig wörtlich genommen werden muss, dass Andenken im Grunde genommen eine Prozessfigur ist, dass Andenken eigentlich Hölderlins Andenken ist an die Stadt und Andenken ist an die Landschaft um Bordeaux, und dass dieses Andenken auch das Andenken der Schiffer ist an die Stadt, die aufs Meer hinausfahren, und wo das Meer, wie es in einer Strophe heißt, es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See und die Lieder auf heftig fleißig die Augen. Und entsprechend muss eben das Andenken als der Gang des Andenkens bezeichnet werden, indem der Dichter an Bordeaux denkt und indem die Fischer eben auch an diese Stadt denken und diese Stadt und die Landschaft drumherum wieder evozieren und nicht wie Heidegger das Andenken eben nur ein Andenken an das Heilige ist. Also für Heidegger reduziert sich das ganze Gedicht eben nur als ein Andenken auf das Heilige und eine Evokation des Heiligen. Und insofern kippt ja alle Bildlichkeit, das ganze Ästhetische des Gedichts herunter. Im Grunde genommen reduziert Heidegger das Gedicht auf das Heilige. Heideggers Interpretationen von Hölderlins Hymnen sind heute immer noch eine Herausforderung für die gesamte Heidegger-Forschung, denn sie haben, das muss man zugestehen, eine Berechtigung. Und die Berechtigung also ist nicht von der Hand zu weisen, vor allem weil die Berechtigung eben in Hölderlin selber begründet ist. Also es findet sich eine eigentümliche Ambivalenz in Hölderlins Hymnen, die nicht von der Hand zu weisen ist, mit der die Hölderlin-Forschung leben muss. Und als Beispiel möchte ich nur anführen, eben im Gedicht Wie wenn am Feiertage, dort sagt Hölderlin, das Heilige sei mein Wort, was ich sah, das Heilige sei mein Wort. Diese Aufforderung an sich selber lässt erstmal unbestimmt, ob das Heilige nun das Wort ist, dann müsste er es nicht ausdrücklich sagen, das Heilige sei mein Wort, sondern könnte einfach wie ein Prophet sprechen. Aber er spricht, das Heilige sei mein Wort. Es ist also eine Prophetie mit unter Vorbehalt, würde ich fast schon sagen. Andererseits spricht natürlich Hölderlin dann, dass er beauftragt sei, dem Volk ins Lied gehüllt die göttliche Gabe zu bringen. Und hier wiederum ist strenge Mittelbarkeit angesagt. Also einerseits steht das Heilige, andererseits steht strenge Mittelbarkeit. Also hier in einem Gedicht sind schon zwei Indizien da, die mindestens zu zwei verschiedenen Lesarten führen. Und Heidegger hat eben das Heilige genommen und hat es auf seine Art ausgebreitet, und wie man ihm zugestehen muss, er hat es schon mit einer gewissen Eindringlichkeit getan, an der sich viele Interpreten abarbeiten. Andererseits muss man aber feststellen, dass Hölderlins Texte eminent schwierig sind und dass auch die Textgenese bei Hölderlin, dass die nachzuzeichnen die Aufgabe eines jeden Interpreten ist, und Heidegger hat sie nur teilweise nachgezeichnet. Er hat einfach etwas ausgeschieden, hat seine Interpretation in den Mittelpunkt gestellt und sagt dann, erst die Interpretation entscheidet, was die Textgestalt wirklich ist. Und so darf man aber nicht vorgehen. Also man muss schon auch sehen, wie Hölderlins Gedichte entstanden sind. Und das ist natürlich Aufgabe einer Philologie. Und beispielsweise diese Frankfurter Ausgabe von Sattler bringt es ganz exzessiv, also die kehrt wiederum ins Gegenteil zurück und lässt sämtliche Deutungsvarianten zu, also möglicherweise schon eine postmoderne Deutung, wo gar nicht mehr entschieden wird, was richtig und was falsch ist, sondern wo nur noch der Text in seiner Ursprungsgestalt da ist mit allen möglichen Seitenwegen, sodass dann nicht mehr entschieden wird, was ist wichtig und was ist unwichtig, sondern dass es unendlich viele Deutungsvarianten gibt. Also das wäre praktisch die Gegenposition jetzt zu Heidegger oder zu bestimmten anderen forcierten Deutungen auch. Und insofern, also muss jeder Interpret eigentlich im Grunde genommen mit einer Textanalyse anfangen, mit der Herstellung oder mit der Nachzeichnung der Textgenese, mit der Nachzeichnung von allen möglichen Varianten, um dann überhaupt zu einer Interpretation von Hölderlins Gedichten vorzudringen. Sattler hat vielleicht hier einerseits übertrieben, aber die Arbeiten sind sehr, sehr wichtig, also weil sie nämlich genau die fotomechanische Nachzeichnung eben eine genaue Textrekonstruktion als Textgestalt auch ergeben und insofern also den Interpretationsprozess sehr, sehr erleichtern, weil dann anhand des Textes zu erhärten ist, was vom Text her sich belegen lässt und was vom Text her eben sich nicht belegen lässt.